Sie sagen Hollywood, aber meine Antwort darauf ist, letztlich, was ich mache, sind bayerische Filme. Das sind alles Filme, die außer mir nur König Ludwig II. Hätte machen können. Und so verstehe ich eigentlich die kulturelle Verlagerung meiner Filme eher als Hollywood. Es ist ja auch nicht ein Hollywood-Studio dran beteiligt gewesen. Es sind Hollywood-Stars drin und das macht in gewisser Weise auch die Produktionen von einer Seite her und Finanzierung von der anderen Seite her möglich, weil die Stars mit mir arbeiten wollen. Und zwar alle. Aber warum wagt eine Frau sich in Kriegszeiten allein in die Wüste hinaus? Sind Sie jemals in der Wüste gewesen? Was hat das denn damit zu tun? Was mich interessiert, ist Folgendes. Was führt Sie hierher? Weshalb verlassen Sie England für immer, wie Sie sagen? Tja, um ehrlich zu sein, weiß ich selbst nicht genau weshalb. Aber ich hatte eine plötzliche Eingebung. Nicole Kidman ist überhaupt kein Problem da dabei. Das, man muss sich ein bisschen vorstellen, die kommt aus Australien und hat diese Mentalität vom australischen Outback. Kameradschaftlich, hart arbeitend, unerhört vorbereitet, eigentlich ganz einfach mit ihr zu arbeiten. Aber die wirkliche Arbeit ist ja nicht so diese Fragen, wie viel Entourage hat sie. Ich hatte auch spaßeshalber zu ihr beim ersten Treffen gesagt, wir müssen schauen, dass wir die Entourage und so unter einigermaßen Kontrolle halten. Es wäre schön, wenn, und das ist jetzt ein Witz, ich habe ihr das so spaßhaft gesagt, wenn der Psychiater ihrer Hunde nicht mit dabei wäre. Und dann lachte sie wahnsinnig und hat mich umarmt, hat gesagt, natürlich nicht. Liebes Tagebuch, wir haben eine Oase erreicht, die aus einer Beduinenfabel stammen könnte. Die Einsamkeit der Wüste tröstet mich über meine eigene Einsamkeit hinweg. Ich kann es auf Englisch eigentlich am besten sagen. You have to know the heart of men. Sie müssen die tief in die Seele hineinschauen können von Menschen, wenn sie das nicht können und wenn sie da nicht etwas aktivieren können und etwas sichtbar machen können, dann sollten sie besser den Beruf, den ich mache, nicht ausführen. Das ist das, was ich kann. Und das ist, was sozusagen auch mein Überleben bewerkstelligt hat. Wo ist euer Scheich? Führt mich zu ihm. Miss Benson, Sie sind verwundet. Das ist nichts. Gar nichts. Jetzt führt mich zu eurem Scheich. Sofort! Eine Frau nimmt den Eingang auf der Frauenseite. Diese Frau nimmt den Eingang der Männer. Das ist mir während des Drehens überhaupt nicht aufgefallen. Erst hinterher sagten mir meine Freunde, und ha, das ist das erste Mal, dass du einen Film machst mit einer weiblichen Hauptfigur. Und ich schaue auf einmal hin, ja, völlig richtig. Und ich dachte mir, mein Herz sinkt. Und ich dachte mir, mein Gott, warum habe ich nicht schon viel, viel früher Filme auch über weibliche Hauptfiguren gemacht? Weil ich weiß, ich bin da auch gut und ich kann das und es ist mir überhaupt nicht aufgefallen. Tag ein, Tag aus ziehen wir weiter. Und das Lager aufzubauen ist schon vertraute Routine. Aber je tiefer wir in die Wüste eintauchen, desto mehr wirkt alles wie ein Traum. Manchmal überqueren wir fast unpassierbares Gelände. Die harte Salzkruste fühlt sich an wie Porzellanscherben. Oft folge ich keiner Karte, sondern gehe einfach dorthin, wo meine Neugier mich hinführt. Bei mir ist es, ich kann es erklären, eine Landschaft, die eigentlich eine innere Landschaft ist. Also nicht ein Hintergrund wie bei Werbefilmen, wo sie ein Parfum bewerben und im Hintergrund haben sie in den Tropen einen Wasserfall und Orchideen. Da wird die Landschaft sozusagen als Hintergrund, ich sage es mal in Anführungszeichen, auch missbraucht. Bei mir Landschaften, der Urwald, das ist der Ort der Fieberträume, der Ort der großen Oper. Die Wüste ist ein Ort, wo große Sehnsucht möglich ist, eine riesige Weite, eine Einsamkeit, eigentlich eine innere Landschaft, die das reflektiert, was Gertrude Bell war. Der Wind ruft. Und was ruft er? Der Wind ruft Sand herbei. Er kündigt einen Sturm an.